Nen ganja Mann. Und er zeigte mir, wie gut er Rasen mähen kann. Sein Rasenmäher war wirklich wunderbar. Ja, da war's doch keine Frage, dass ich ne Runde mit ihm fahr. Nach einer Fahrt auf seinem Rasenmäher dachte ich an nichts anderes mehr. Ich brauchte meinen eigenen Garten mit zarten, sich im Winde wiegenden Rasenarten. Im Frühjahr habe ich meinen Rasen gesät und im Sommer mähe ich ihn mit meinem Rasenmähgerät. Ich mähe den ganzen Rasen ab, damit ich endlich wieder Gras in Mengen hab. Jeder Grashalm, der im Garten steht, wird von mir gepflegt und ist von hoher Qualität. Staat, der Mensch mit der größten Rasensaat. Und so mancher fragt sich sicherlich, bleibt da nicht etwas übrig für mich? Nein, ich brauche es auf, verlasst euch drauf. Im Frühjahr habe ich meinen Rasen gesät und im Sommer mähe ich ihn mit meinem Rasenmähgerät. Ich mähe den ganzen Rasen ab, damit ich endlich wieder Gras in Mengen hab. Doch nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Was mir am Rasenmäher fahren so gefällt, ist die